Mit der Bonté reste pour toujours. So also ist es Messi, endioret forever. Und genauso auch seine Gnade, sie wird ewig. Et c'est comme ça aussi avec sa miséricorde. His love is also forever. Und seine Liebe ist ebenfalls auf ewig. Et son amour c'est aussi pour toujours. Praise the Lord. Alléluia. C'est so good to know him. Es ist gut, ihn zu kennen. Et c'est vraiment bon de le connaître. C'est so good to have a relationship with him. Es ist gut, eine Beziehung mit ihm zu haben. Et c'est bon d'avoir une relation avec lui. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. So today we're going to a message. I don't know if we can get to where we stop. But he gave us something today also. Amen. Amen. On Sunday. We will not go directly there, but it's still the same message. Mm-hmm. Der Herr hat uns eine neue Botschaft für heute gegeben. Sie greift indirekt auf die Botschaft von Sonntag zu. Dieu nous a donné un nouveau message et ceci connecté avec le message de dimanche passé. Beside the difference is Christ Jesus. Der Unterschied ist Jesus Christus. La différence est Jésus Christ. The difference is Christ. Der Unterschied ist Christus. La différence est Jésus Christ. Amen. Amen. In everything. The difference should be Christ for you. In allem sollte der Unterschied Jesus Christus machen. Et en tout la différence doit être Jésus Christ. Amen. Amen. If you want to judge anything, see Christ. Wenn du über etwas urteilen möchtest, dann sehe Christus. Et si tu veux juger quelque chose, tu dois vraiment chercher Jésus Christ. If you know, I want to know the difference between things, see Christ. Wenn du den Unterschied zwischen Dingen erfahren möchtest, dann sieh Christus. Et si tu veux connaître la différence entre des choses, tu dois chercher Jésus-Christ. Jesus said he is the difference. Jésus sagt, er macht den Unterschied. Et Jésus nous dit qu'il est la différence. The difference is not religion. Der Unterschied ist nicht die Religion und macht auch nicht die Religion. Et la différence n'est pas la religion. Amen. Amen. What makes you different is not religion. Because you don't have religion. Was dich zum Beispiel von anderen unterscheidet, ist nicht Religion, weil du keine Religion hast. Et ce qui te fait différent, c'est que tu n'as pas la religion. Amen. Amen. What makes you different is Christ. Was dich anders macht, ist Christus. Et ce qui te fait différent, c'est Jésus-Christ. What makes you different is never going to church. Was dich anders macht, ist, dass du nicht zur Kirche. It's not going to church that makes you different. Was dich anders macht, ist nicht die Tatsache, dass du zur Gemeinde gehst. Et tu n'es pas différent parce que tu pars à l'église. Amen. Amen. Even healing the sick or raising the dead is not what makes you different. Selbst wenn du Kranke heilen könntest oder Tote wieder auferstehen lassen könntest, würde das keinen Unterschied machen. Et même si tu peux guérir des malades ou bien tu causes la résurrection des morts, tu n'es pas différent à cause de ça. The difference is Jesus Christ. Der Unterschied ist Jesus Christus. Mais la différence est Jésus Christ. Amen. Amen. Matthew 7, please. Wir lesen Matthäus 7. Matthew 7. Praise the Lord. Amen. Matthew 7 from verse 13. Matthäus 7, Vers 13. Matthew 7, verset 13. Jesus is telling us here that the difference is not healing the sick or raising the dead. Und hier sagt uns Jesus, dass der Unterschied nicht darin besteht, dass man Tote wieder vom Leben auferweckt oder Menschen heilt. Ici, Jésus Christ nous montre que la différence est pas que tu guéris des morts ou bien des malades. Praise the Lord. Amen. Matthew 7 from verse 13. Matthäus 7, Vers 13. Matthew 7, verset 13. He said, enter ye in at the straight gate. For wide is the gate, and broad is the way that leadeth to destruction. And many there be which go in their heart. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. The way that look not is very fast. Der Weg, der sehr schnell better. Und sehr sound good. Vermeintlich besser aussieht und besser klingt. Le chemin qui semble vraiment bien et qui est vite. You know, in this world, majority win the vote. In dieser Welt ist es so, dass die Mehrheit immer überwiegt und die Mehrheit immer gewinnt. Et ici dans ce monde, c'est toujours que la majorité gagne. It's not, but not in Christ's world. aber nicht in der Welt von Christus. Mais pas au monde du Christ. Then in verse 47, because straight is the gate, and narrow is the way, which leadeth unto life, and few there be that find it. Few. Es sind wenige, die den wahren Weg finden. Maintenant, verset 14, mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. You can see how many of us are here today. Und ihr könnt sehen, wie viele von uns heute hier sind. Et vous pouvez voir combien de gens sont ici aujourd'hui. So few. Wir sind sehr wenige. Nous sommes vraiment peu. Amen. And we should never be surprised why we are so few. Und was sollte uns nicht überraschen, dass wir so wenige sind? On ne doit jamais être surpris pourquoi nous sommes vraiment peu. The book of Peter also tells us that the old world only 8 people were saved. Und in Petrus. Only 8. In Petrus lesen wir, dass in der alten Welt nur 8 Leute errettet wurden in der Zeit von Noah. Et le livre de Pierre nous montre aussi que dans l'Ancien Testament, on pouvait voir seulement 8 personnes qui ont été sauvées dans l'histoire de Noé. We want many people to be saved. Und wir wollen, dass unbedingt viele Menschen errettet werden, wenn nicht sogar alle. Et très souvent, on veut toujours que beaucoup de gens soient sauvés. Amen. Tout le monde soit sauvé. But we dare look for Jesus. Aber werden diese Menschen überhaupt nach Jesus schauen? Mais est-ce que ces gens-là vont chercher Jésus-Christ? Praise the Lord. Hallelujah. You know that of Sodom and Gomorrah. How many people were saved? 2 cities, only 3 people. Und das sehen wir auch am Beispiel von Sodom und Gomorra. 2 Städte, die komplett zerstört worden sind und nur 2 Menschen daraus errettet wurden. Et même dans l'histoire de Sodome et Gomorrhe, 2 villes qui ont été détruites, mais il y a seulement 3 personnes qui ont été sauvées. Verse 14 again, please. Verse 14. It says, because straight is the gate, and narrow is the way, which leadeth unto life, and few there be that find it. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Verse 15. Beware of false prophets, which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. You shall know them by their fruit. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. By their fruit, you know them. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Dans verset 16, on a écrit, vous les connaîtrez à leurs fruits. It's not what religion calls fruit, but what Christ calls fruit. Und nicht das, was Religion als Frucht bezeichnet, sondern was Christus Frucht nennt. Pas ce que la religion appelle fruit, mais ce que Jésus-Christ appelle fruit. Amen. You know what religion calls fruit, how many houses, you know, the houses you have, the car you can have, you know, your degree. Das, was Religion... You pass in the school, that is what they call fruit. Das, was Religion als Frucht sieht, sind deine. Ne jugez point. Das, was Religion als Frucht sieht, sind beispielsweise deine bestehenden Abschlüsse und dein Haus und das Geld, das du auf dem Konto hast, dass du Auto hast, dass du Prüfungen bestanden hast, deine ganzen Doktortitel, deine ganzen Titel, die du hast. Das ist die Frucht, die Religion als Frucht bezeichnet. Très souvent, on peut voir que la religion appelle fruit, par exemple, tous les titres que tu as, bien que tu passes à l'école, bien que tu as beaucoup de biens, donc tu as des maisons, tu as de l'argent, donc de bonnes choses dans ce monde. I find somebody to marry, and I marry and I have children. You see what they call fruit. Oder dass du einen Ehepartner gefunden hast und jetzt endlich verheiratet bist und Kinder hast, das ist die Frucht, die sie sehen. Ou bien que tu as maintenant trouvé un mari, que tu as des enfants, c'est ça ce qu'ils appellent des fruits. Amen. You know, the doctor's report is good and everything, you can just see they are all good. Und dass alles vermeintlich positiv erscheint und dass der Arzt dir sagt, du bist gesund und dir geht es gut und dass alles vermeintlich gut bei dir läuft, das ist die Frucht für sie. Et leur fruit est par exemple que les résultats du docteur sont bien, ou bien que tout va bien, tout semble bien. C'est ça leur fruit. Amen. Because I follow Jesus. Aber die wahre Frucht ist, dass du Jesus Christus nachfolgst. No, that's not what I mean. I pass everything. I have everything because I follow Jesus. That is what they call the fruit. Ah, sie bezeichnen diese Sachen als Frucht, und erreichen diese ganzen Sachen und sagen, ich habe diese ganzen Dinge erreicht, weil ich Jesus Christus nachfolge. Und das Resultat, weil ich Jesus Christus nachfolge, ist, dass ich ein Auto habe, dass ich ein Haus habe, dass ich meine Prüfungen bestehe, weil ich Jesus Christus nachfolge. Das ist die Frucht, die daraus resultiert. Und so argumentieren sie das. Et très souvent ils disent aussi que bon, mes fruits, par exemple, que je passe à l'école, je suis mariée, j'ai des enfants, c'est parce que j'ai Jésus-Christ. Donc, pour eux, toutes leurs richesses mondaines sont basées sur Jésus-Christ. Praise the Lord. Alléluia. Remember when Jesus sent the 70s. Erinnert euch, als Jesus die 70 ausgesandt hat. Mais rappelez-vous quand Jésus-Christ a envoyé les 70. Amen. Amen. And then we are rejoicing. Und sie haben sich gefreut. Et ils se sont réjouis. For something here, let's quickly go to Luke 10. Wir lesen Lukas 10. Luke 10. You can see here what religion we call fruit. Und wir sehen hier, was die Religion als Frucht bezeichnet. Oui, si on va voir ce que la religion appelle fruit. Amen. In Luke 10, from verse 17. Lukas 10, ab 17. Luke 10, verse 17. And the 70 returned again with joy, saying, Lord, even the devils are subject unto us through your name. You can see what they called it, fruit. And the Lord answered prayer. Und wir sehen auch anhand dieses Vers, was die Religion als Frucht bezeichnet, dass der Herr Gebete erhört beispielsweise und das durch materielle Dinge sozusagen zum Vorschein bringt. Et puis dans verset 17, on peut voir ce que la religion appelle fruit, parce que les 70 se sont réjouis, parce que les démons se sont soumis. Et pour eux, c'est ça ce qu'ils appellent fruit, parce qu'ils voient des choses physiquement. I was sick, but now I'm healed. That's what they call fruit. Dass ich krank bin und jetzt gesund bin, das ist die Frucht, die sie sozusagen sehen, die aus diesem Jesus-Nachfolgen resultiert. Ils disent, j'étais malade, maintenant je suis guéri, c'est ça leur fruit. Amen. Amen. We cast out demons, we cast out devils. They obey our voice. They obey us because of the name of Jesus. Und dass Dämonen That's what they call their own fruit. Und dass Dämonen uns untertan sind und uns auf unser Wort hören, weil wir Jesus Christus nachfolgen. Das ist das, was sie als Frucht bezeichnen. Et puis ils disent aussi qu'on chasse les démons et puis se soumet à nous, c'est ça leur fruit. If we do not know what Christ called the fruit, we will be deceived. Und wenn wir nicht wissen, wenn uns nicht klar ist, was Christus als Frucht bezeichnet, dann werden wir in die Irre geleitet. Et si on ne sait pas ce que Jésus-Christ appelle le vrai fruit, on va être manipulé. He said, if Christ not taken, the saint will be deceived. Und wenn wir nicht achtsam sind, dann werden die die Heiligen werden in die Irre geleitet. Et la Bible nous dit que si les saints ne font pas attention, là ils vont être décevrés. In so many churches today, this is so still what they call the truth, the fruit, their own fruit. Und in vielen Gemeinden. Sign that Jesus is here. That's what they see. Und in vielen Gemeinden ist das immer noch die Frucht, die sie sozusagen sehen aus dieser Nachfolge von Jesus. Et très souvent, c'est ça, c'est qu'ils appellent le fruit de Jésus-Christ la vérité. The devils are subject unto us through your name. Dass die Dämonen uns untertan sind in deinem Namen, das ist das, was sie als Frucht bezeichnen und als Frucht sehen. Ils disent les démons même nous sont soumis à ton nom, c'est ça leur fruit. But Jesus rebuked them. Aber Jesus hat sie verweigert. Où Jésus-Christ les a corrigés. You have to correct them. Er hat sie korrigiert. Il les a corrigés. You know when people are rejoicing because they pass the exam, we just pity them. But that's not the victory. Wenn Menschen sich freuen, weil sie eine Prüfung bestanden haben, dann sollten wir sie bemitleiden, weil das nicht der Sieg ist. Et quand les gens se réjouissent parce que ils passent leur examen, on a pitié avec eux parce que c'est pas la vraie victoire. You wonder why your joy is not permanent, because it is based on I pass my exam. Und sie wundern sich. What about when you fail? Und sie wundern sich, warum ihre Freude nicht permanent ist, weil ihre Freude darauf basiert, dass sie bestehen oder nicht bestehen, dass sie bestehen und dass sie Dinge erreichen. Aber was passiert, wenn du nicht bestehst oder wenn du Dinge nicht erreichst? Et après, ils se demandent pourquoi leur joie est pas et pas permanent. C'est parce que très souvent, leur joie est basée sur les choses des cinq sens, donc c'est basé sur la chair. Allow only Christ to be your joy. Lass zu, dass Christus allein deine Freude ist. Mais toi, permet que Jésus-Christ seul soit ta joie. And not situation control. Und nicht, dass deine Freude von Situationen abhängig ist. Mais ne laisse pas que, ne permet pas que ta joie soit dépend de des situations. Everything they are changing for good, just to not control you. Und dass die Sachen sich zum Guten wenden, das sollte deine Freude nicht beeinflussen. Et même si les choses changent pour ton bien, ça ne doit jamais contrôler ou bien changer ta joie ou bien influencer ta joie. The only joy that remains permanent is when Christ Jesus is the only joy that you have. Mm. Let's look at here. Let us read further. Die einzige Freude, die bestehen bleibt, ist, wenn Jesus Christus in deinem Leben bestehen bleibt. Denn er ist die einzige Freude. Et la seule joie qui est permanente est quand tu laisses que Jésus-Christ soit ta joie, parce que ça, c'est pour toujours. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Amen. You know, Jesus here is saying, Satan will be cast out of heaven for long. Amen. Amen. Long ago, he has been defeated. Look at it. And he said unto them, verse 18. Verse 18. I beheld Satan as lightning fall from heaven. I saw it. I did not fight Satan. I saw him being cast out. Satan is too small for Jesus to cast out, to fight with. Amen. Yeah. In Jeremiah, they fought him and they cast him out of heaven. Jesus, but Jesus saw it. Jesus hat gesehen, wie der Satan vom Himmel gefallen ist, aber er hat nicht gegen den Satan gekämpft, weil der Teufel zu klein ist für Jesus Christus und es gar nicht wert ist, dass Jesus mit ihm kämpft. Verset 18, Jésus leur dit, je vois Satan tomber du ciel comme un éclair, et ça montre ici que Jésus-Christ l'a vu comment le diable est tombé, parce que le diable a été trop petit pour que Jésus-Christ lui combat le diable, qu'il a la guerre avec le diable physiquement. So also today Satan should be too small to deceive you. Und genauso sollte der Teufel auch zu klein für dich sein, um dich in die Irre zu führen. He cannot deceive Jesus, so he cannot, he should not be able to deceive Amen. You. Er kann Christus nicht in die Irre leiten und sollte deswegen auch nicht in der Lage sein, dich in die Irre leiten zu können. Et le diable comme ça aussi est trop petit pour toi pour te manipuler. C'est comme ça aussi tu dois jamais être confus à cause du diable parce qu'il est trop petit. Amen. In verse 19, it says, behold, I give unto you power to tread on serpents. Verset 19. And scorpions, and over all the powers of the enemy. And nothing shall by any means hurt you. All these are jara. They are just geschenk, gifts. Amen. Amen. Verse 20. Verse 20. Verse 20. Notwithstanding in this, rejoice not. Though you know everything, everything here belongs to you. That should not be your joy. Mm-hmm. I pass my exam should not be my joy. Are you getting it? Mm-hmm. Everything, the doctor's report should not be my joy. He says, notwithstanding in this, rejoice not. That the spirit are subject unto you, but rather rejoice because your names are written in heaven. Amen. I don't know if somebody can understand that. Mm-hmm. Doch nicht darüber freut euch, dass euch die Geister untertan sind, freut euch aber lieber darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Amen. Dans verset 20, Jésus-Christ nous dit, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Verse 21 is very interesting. Vers 21. Verset 21. In that hour, Jesus rejoiced in spirit. He rejoices in the spirit. We are always in the spirit. We should learn to rejoice in the spirit. Jesus freute sich im Geist und wir sollten auch lernen, uns im Geist zu erfreuen. Dans verset 21, Jésus-Christ nous montre qu'il s'est réjoui dans l'esprit et puis nous, on doit être comme lui. And said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, that thou hast hid this thing from the wise and prudent, and has revealed them unto babes. Because it takes the power of the Holy Spirit to know all this. Understand them. Denn es erfordert die Kraft des Heiligen Geistes, um all diese Dinge zu verstehen und auch zu glauben. Verset, dans verset 21, Jésus-Christ nous dit que il se réjouit parce qu'il a caché toute la vérité aux sages et aux diligents, mais il a révélé la vérité aux enfants. On a écrit ici dans verset 21, parce que tout ça, c'est une révélation que le Saint-Esprit doit te révéler. Then he said, Father, for so it seemed good in your sight. What is good in his sight is different what is good in my sight. Das, was vor dem Angesicht des Herrn gut wohlgefällig ist, ist anders als das, was vor dem Menschen wohlgefällig ist. Et Jésus-Christ dit ici, oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Donc, ça montre que ce qui est bien dans la vue de Dieu, c'est important. Praise the Lord. You know, here he's telling us that Jesus does not want everybody to know him. Und diese Stelle zeigt uns auch, dass Jesus nicht wollte, dass jeder ihn erkennt. Et cette verset nous montre que Jésus-Christ ne voulait pas que tout le monde le reconnaisse. Amen. Until you submit to him. Erst wenn du dich ihm unterordnest. Mais que tu le reconnais seulement quand tu te soumets. Are you getting it? Amen. The Bible is not for everybody. Denn die Bibel ist nicht für jedermann. La Bible est pas pour tout le monde. Amen. It is only for those that choose to submit to Christ. Es ist nur für diejenigen, die sich dazu entscheiden, sich Christus unterzuordnen. Et la Bible est seulement pour ceux qui décident à se soumettre à Jésus-Christ. Praise the Lord. Amen. In verse 22, it says, "All these are delivered. All things are delivered unto me of my Father, and no man knoweth who the Son is but the Father, and who the Father is but the Son. Merci, no one knows you." Niemand kennt dich. Verset 22, personne te connaît. I hope you understand what is here. He said no one knows. Even your professor in university does. They don't know you. They don't know that it's Christ that stands before them once you stand before them. In Vers 22 macht der Herr uns klar, dass niemand in der Lage ist, dich zu kennen. Niemand kennt dich. Deine Professoren kennen dich nicht. Deine Arbeitskollegen kennen dich nicht. Deine Eltern kennen dich nicht, weil niemand von denen in der Lage ist, den Christus in dir zu erkennen. Et verset 22 nous montre que personne nous connaît, même tes professeurs à l'université, tes collègues ou bien même tes parents, ta famille, ils te connaissent pas parce qu'ils ne savent pas que c'est Jésus-Christ qui est devant eux. Until the Holy Spirit reveals it to them, then they know you. Erst wenn der Heilige Geist es ihnen offenbart, dann werden sie dich kennen. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit leur révèle la vérité, c'est là où ils te connaissent. For them to know you, they need the power of the Holy Spirit. Damit diese Menschen dich überhaupt kennen, braucht es die Kraft des Heiligen Geistes. Mais pour que les gens te connaissent, tu as besoin, les gens là ont besoin de la puissance du Saint-Esprit. Before we go to Luke 10, go to 1 John. It's there, the same thing is there. Go to 1 John. Please use your fingers, please. We have 5 or 10 fingers. You can use one after the other. Wir gehen zu 1. Johannes. Praise the Lord. 1 John. Praise the Lord. Hallelujah. 1 John 3. 1. Johannes 3. 1 John 3. Amen. Amen. So that you will know who you are. Damit du weißt, wer du bist und dass niemand dich kennt. 1 Jean 3, pour savoir qui tu es et pour que personne te connaisse. For them to know you, they need revelation. Damit die Menschen dich kennen, erfordert es Offenbarung. Et pour que les gens te connaissent, les gens ont besoin de la révélation. Your parents, you know, whoever, your professor or your teacher. For them to know you, they just need revelation from the true God. Or Satan can even reveal you to them. Jesus, I know. Paul, I know. Who are you? Ob es deine Eltern sind, ob es dein Dozent ist, ob es deine Kollegen sind, Mitarbeiter sind, sie alle werden nicht in der Lage sein, dich zu erkennen, ohne die Kraft des Heiligen Geistes. Und selbst der Teufel wird in der Lage sein, zu sehen, so wie er es bei Paulus, also so er es gesehen hat in 1. Korinther, dass er gesagt hat, Paulus kenne ich, Petrus kenne ich, aber wer bist du? Also der Teufel wird in der Lage sein, dich zu erkennen, aber die Menschen nicht ohne die Kraft des Heiligen Geistes. Et sans la puissance du Saint-Esprit, tes collègues, tes professeurs et ta famille, ne sont pas capables à te reconnaître, à savoir qui tu es dans l'esprit. Mais le diable, il sait très bien qui tu es dans l'esprit, la même façon comme il a dit à l'homme dans l'acte des apôtres, Paul, je connais, Pierre, je connais, mais qui es-tu? Satan know that you are different. Denn der Teufel weiß, dass du anders bist. Le diable sait que tu es différent. And he warned demons against you. Und hat Dämonen vor dir gewarnt. Et il a averti les démons de toi. They are dangerous. Weiß, dass du gefährlich bist und warnt seine Dämonen. And he will call you evil. Und wird dich sogar als bösartig bezeichnen. Il a dit à ses démons qu'il doit faire attention avec toi parce que toi tu es méchant, tu es mauvais. We call you enemy. Wird dich sein Feind nennen. Le diable t'appelle ennemi. Praise the Lord. Amen. Amen. No one can see you as enemy without having demon. Und keiner kann dich als sein Feind betrachten, es sei denn, hat Dämonen bei sich. Et personne peut te voir comme un ennemi sauf quand il a les démons. Is somebody getting it? Mm. Praise the Lord. Amen. That should we know it's just clean and clear. Und das sollte klar sein für uns. Et c'est clair. Ça doit être clair pour nous. Praise the Lord. Amen. It says John, First John 3, verse 1. 1. Johannes 3, Vers 1. 1 Jean 3, verset 1. It says, behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Therefore the world knoweth us not. They don't know us. They don't know you. Mm-hmm. They don't know you. They need revelation to know you. Sie kennen dich nicht und sie brauchen Offenbarung, um dich überhaupt zu kennen. Verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. And here he told us why they don't know you. Und hier sagt uns, wieso sie uns nicht kennen. Ça nous montre aussi pourquoi le monde ne nous connaît pas. It's because they don't know Jesus. Weil sie ihn nicht erkannt haben, weil sie Christus nicht erkannt haben. Parce qu'ils ne connaissent pas Jésus Christ. Because it knew him not. They don't know Christ. If they know Christ, they know you. Sie kennen Christus nicht, denn wenn sie Christus kennen würden, würden sie auch dich kennen. Le monde ne connaît pas le Christ, parce que s'il connaît le Christ, là il te connaît aussi. Praise the Lord. Amen. Amen. Ah, let's go back to Luke 10. Wir gehen zurück zu Lukas 10. On rentre à Luc 10. Luc 10. Verse 20 again. Vers 20. Verset 20. It says, notwithstanding this, rejoice not, that the Spirit has subject unto you, but rather rejoice because your names are written in heaven. No one can see your name written in heaven, but you know that. You see it and you know it. Keiner kann sehen, dass you don't just think it. Because there are things you think that you don't know. If somebody asks you, do you think your name is written in heaven? I don't think it. I know it. Praise the Lord. Keiner hat seinen Namen im Buch des Himmels geschrieben sehen. Geschrieben stehen sehen. Aber wir wissen, dass unser Name im Himmelreich geschrieben steht. Und es ist keine Sache, wo wir glauben, dass es im Himmel steht. Wenn uns jemand fragt, glaubst du, dass dein Name im Buch des Himmels geschrieben steht, sagen wir nicht, ja, ich glaube schon, sondern wir sagen, wir wissen, dass unsere Namen im Buch des Himmels geschrieben steht. Das ist eine Zuversicht. Jésus-Christ nous dit, réjouissez-vous car vos noms sont écrits dans les cieux. Et c'est une chose qui est vraiment, donc le fait que quand Jésus-Christ dit ici que nos noms sont écrits dans les cieux, on n'a pas vu nos noms écrits aux cieux. C'est ça pourquoi on doit être sûr, on doit savoir que c'est la vérité que Jésus-Christ, ce que Jésus-Christ dit ici. Parce que si quelqu'un vient et dit, te demande par exemple, est-ce que tu penses que ton nom est écrit aux cieux, tu dois dire non, je ne pense pas, mais je sais que mon nom est écrit aux cieux. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Before we go to Matthew 7, go look at verse 23 of Luke 10. Vers 23, Lukas 10, Vers 23, schauen wir uns an. Luke 10, Vers 23. And he said, and he turned him unto his disciples, and said privately, Blessed are your eyes which see these things that you see. That's what he's telling you today. Those of you in this ministry, I hear this message. Amen. You are so blessed. Amen. Glückselig sind die Augen, die sehen, was ihr seht. Und das ist das, was der Herr uns heute sagt. Verset 23. Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. C'est ça ce que Jésus-Christ nous dit. Are you getting it? Ici à l'église. Praise the Lord. Look at verse 24. Verset 24. For I tell you that many prophets and kings have desired to see those things which you see and have not seen them. And to hear those things which you hear and have not heard them. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. You know, the Muslims, they are looking for something. All these religious, they are religious people. They are looking for something. They are hungry of something. All diese religiösen Menschen, die sind auf der Suche nach etwas und die sind hungrig nach etwas. Yeah, they are hungry of the wrong things. Aber sie sind hungrig nach der falschen Sache. Et verset 24, on vient de lire verset 24 pour voir aussi que tous les gens religieux, comme par exemple les musulmans, les juifs, eux tous, ils cherchent quelque chose, mais ils ne cherchent pas la vérité. Ils sont toujours derrière des mauvaises choses. You know, before the coming of Christ, before he came, people have been hungry. There's a space the Lord leave in everyone's heart, where he himself alone can occupy. And everyone, people are hungry. People joining religion, joining different things, that they are joining. They are hungry of something. Then when Jesus came in Luke 4, verse 17, he said, you know, you are no longer going to look for any way to find me. I have come with the kingdom. Mm-hmm. Are you getting it? Mm-hmm. In Luke, put something here. Let's go there, please. Bevor Jesus hier auf die Erde kam, waren die Menschen bereits hungrig nach einer Sache und haben gesucht nach einer Sache. Und das sehen wir auch bei den religiösen Leuten heutzutage. All diese ganzen Leute, die in Religion gefangen sind, die sind auf der Suche nach etwas. Und diese Sache, wonach die suchen, ist eigentlich Jesus Christus. Weil in jedem Menschen gibt es eine Lücke in seinem oder ihrem Herzen, wo sie versuchen, sozusagen diese Lücke zu füllen. Und Jesus Christus, als er gekommen ist, hat in Markus 4 gesagt, ich bin hier und ihr braucht nicht mehr zu suchen, sondern ich bin da und ich bin derjenige, der diese Lücke allein füllen kann. Amen. Et on peut on doit savoir que chaque personne cherche quelque chose, c'est parce que Dieu a laissé l'espace dans le cœur de l'homme pour que lui-même il soit capable à occuper cet espace. Mais le problème est que l'homme cherche toujours d'autres choses, même avant que Jésus-Christ vienne. Mais maintenant, on peut lire dans Matthieu que Jésus-Christ a dit qu'on n'a plus besoin de chercher quelque chose parce que lui-même, il est déjà là, il est venu. Verse 17 of Matthew 4. Matthäus 4, Vers 17. Wir lesen die Stelle jetzt. Matthäus 4, Vers 17. Amen. Amen. The beginning of Christ's ministry. Amen. Amen. He said, from that time Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Mm. Amen. No need to look for me any other way. Mm. No need to look for religion to find me, because you cannot even find me there. Mm. I come, I'm here with the kingdom. Mm. Repent and turn unto me. Mm. Jesus sagt, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Er sagt, ihr braucht nicht mehr zu suchen, ihr braucht euch nicht in Religion zu verirren, denn ich bin hier und kommt zu mir. Et verset 17 nous dit, répondez-vous car le royaume des cieux est proche. Donc Jésus-Christ nous montre ici qu'on n'a plus besoin de chercher par-ci, par-là, parce que le royaume des cieux est déjà proche, et puis la seule chose qu'on doit faire est de se repentir. You know, those problems, they are not your problem. Your problem is you refuse to repent and come to him. Mm-hmm. Diese ganzen Probleme, die Menschen haben, sind eigentlich gar nicht ihre Probleme und das wahre Problem. Das wahre Problem ist, dass sie Jesus Christus nicht haben und dass sie Buße tun sollen und zu ihm zurückkehren müssen. Et le problème que tu as, c'est pas le vrai problème dans ta vie. Le problème que tu as normalement est que tu refuses à te soumettre à Jésus-Christ et à te repentir pour maintenant recevoir Jésus-Christ. No problem is bigger than Christ Jesus. Denn kein Problem ist größer als Jesus Christus. Amen. Aucun problème est plus grand que Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Back to Matthew 7, please. Zurück zu Matthäus 7. Praise the Lord. Matthew 7. Amen. Vers 16 again. Matthäus 7, Vers 16. Matthew 7, Vers 16. He said, you shall know them by their fruit. Ah! You know why? Are you getting it? To know the difference between Christ and religion is so simple. Um den Unterschied zwischen Christus und Religion zu erkennen, ist es einfach. Et pour connaître la différence entre la religion et le Christ, c'est vraiment simple. To know the difference, if somebody is in religion, to know the difference, that to know that this person is in religion or is in Christ, is so simple. Es ist einfach their fruit. Es ist einfach what gives them joy? What gives them peace? Es ist einfach zu erkennen, ob eine Person wahrhaftig in Jesus Christus ist oder ob eine Person in Religion gefangen ist. Und zwar anhand ihrer Frucht, das, was ihnen Freude gibt, das, was ihnen Frieden gibt. Et dans verset 16, Jésus-Christ nous dit, vous les connaîtrez à leurs fruits. Donc ça nous montre que c'est vraiment très facile à connaître la différence entre la religion ou bien si quelqu'un est en Christ, parce que tu peux le voir à travers leurs fruits. How and ask the person how he sees things. The one in Ukraine, for example. Frag die Person, wie sie Sachen betrachtet. Nimm das Beispiel von dem Ukraine-Krieg beispielsweise. Si tu veux savoir où la personne est ou bien qui la personne est, tu peux lui demander la question sur la guerre en Ukraine et la Russie. Praise the Lord. Alléluia. You know, naturally, you see it as it is Russia, it is Ukraine, it is Russia. It's not. He said, repent, I have come. Denn natürlich gesehen würde man... But it's not to turn to Christ. Natürlich gesehen würde man sich die beiden Länder betrachten und sagen, okay, Russland ist schuld wegen XY oder es liegt an Ukraine, weil sie XY tun. Aber das wahre Problem ist, dass sie nicht Buße tun und dass sie zu Jesus Christus zurückkommen müssen. Et très souvent, les gens sont vite à dire que bon, la faute est à la côté des Russes ou bien c'est l'Ukraine qui a la faute. Mais le vrai problème est que les gens se refusent à se soumettre à Jésus-Christ. How many can we mention? Amen. The problem between husband and wife. Parents and children. Are you getting it? Mm-hmm. How many can we, you know, what your acts? Amen. The root of our problem is you don't know, you refuse to repent and come to him. That's the root. Und es gibt zahlreiche Probleme, die man aufzählen könnte. Konflikte zwischen Mann und Frau, Konflikte zwischen Familien, zwischen Geschwistern. So viele Probleme, die der Mensch aufzählen kann. Aber das wahre Problem ist, dass die Menschen keine Beziehung zu Jesus Christus haben und Buße tun müssen, um zu Jesus Christus zurückzukommen. Ist la même souci par exemple avec le problème entre mari et femme ou bien avec la famille ou bien avec toute autre chose. Ils voient toujours la chair, l'extérieur, mais le vrai problème est toujours que les gens se refusent à se soumettre à Jésus Christ. Amen. Amen. Oh, the problem people have, people don't like me, they don't love me. Who are you? I don't want you to love me. Amen. I want you to love Christ. If you can love Christ, you will love me. Und auch, dass die Leute sich selbst bemitleiden und sich nicht geliebt fühlen, dass sie sich alleine fühlen, dass niemand sie mag. Und darum geht's gar nicht. Du sollst auch nicht gemocht werden von Leuten, sondern es geht darum, dass du erkennst, dass Jesus dich mag und dass du wieder zurück zu Jesus kommst. Et très souvent, les gens sont vraiment tristes parce qu'ils disent que personne m'aime, je suis toujours toute seule. Mais si tu as vraiment Jésus-Christ, là, tu vas dire que ce n'est pas important que cette personne m'aime, mais que cette personne aime Jésus-Christ. Parce que si cette personne aime Jésus-Christ, il va m'aimer aussi. People are looking for people to love them. When Jesus is saying, I love you, that's the greatest. Amen. We should rejoice. That a whole big God said, I love you. Amen. Menschen halten Ausschau nach anderen Menschen, um sich geliebt zu fühlen, um diese Liebe durch einen anderen Menschen irgendwie zu fühlen und zu bekommen. Aber man sollte sich eher freuen, dass Jesus, der einzig wahre Gott, dich liebt, dich bedingungslos liebt. Und das Erkennen, das ist der wahre Sieg, das ist die wahre Liebe. Et le problème est aussi que tout le monde veut être aimé par l'homme, mais il ne voit pas ou bien il ignore le fait que c'est Dieu qui les aime. Donc c'est plus important que tu aies l'amour de Dieu que l'amour de l'homme. Don't look for people to love you. Be satisfied with the love of Christ for me. Amen. That he always say 24/7, I love you. Amen. Halte nicht Ausschau nach Menschen, die dich lieben, oder nach Menschen, um sich geliebt zu fühlen, sondern sei zufrieden damit, dass Jesus Christus dich liebt, dass Gott persönlich, dass Gott selbst dich liebt. Und das allein sollte dir genügen. Et ne cherche pas l'amour de l'homme, que l'homme t'aime, mais tu dois chercher, ou bien tu dois savoir que Dieu t'aime, parce que si tu comprends que Dieu t'aime, là, ça va être vraiment, tu vas être satisfait. Stop fighting for people to accept you. The Lord. Amen. He called you beloved. Are you getting it? What else do you want? Be satisfied with your daddy. Und kämpfe auch nicht dafür, um von anderen Menschen gemocht zu werden oder akzeptiert zu werden, sondern der Herr persönlich nennt dich, dass du geliebt bist und hat dir persönlich seine Identität gegeben und darin solltest du dich erfreuen. Et tu dois jamais, combattre, ou bien en général, oui, chercher l'amour de l'homme ou bien que les gens t'acceptent, parce que tu dois savoir que Dieu t'a déjà accepté, il t'appelle même mon bien-aimé. Praise the Lord. Amen. Amen. All the problem between black and white today, everywhere. Oder die Probleme zwischen schwarzer Hautfarbe und weißer Hautfarbe, die überall auf der Welt kurieren. Et même le problème entre blanc et noir qui est partout dans ce monde. White, you know, the black want to become white. I heard that some white want to even become black. They go to sun, dans zone bloom, what do you call it? Zone bloom bank. Zone bloom, they are looking for it. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Jesus says, you are now me, I am now you. Amen. Is that not enough for you? Und es geht nicht darum, dass du dich versuchst, irgendwie anzupassen, dass du dich zu weiß fühlst und deswegen ins Sonnenstudio gehst, um dich dunkler zu machen, oder dass du dich zu schwarz fühlst und deswegen versuchst, irgendwie dich weißer zu machen, indem du, keine Ahnung, dich anfängst zu bleachen oder so, sondern Christus sagt, du bist perfekt und du gehörst zu ihm und das sollte dir genügen, dass du sein bist und dass du perfekt bist und dass er dich perfekt nennt. Et même le problème entre les blancs et les noirs, on peut voir que les blancs, ils veulent devenir, les noirs veulent devenir blancs pour être acceptés par le monde. Et puis, il y a aussi même des blancs qui disent que je suis trop blanc et puis je vais vraiment devenir noir parce que leur peau est vraiment jolie. C'est ça pourquoi ils partent même au centre des bronzages. Mais ça, c'est pas une chose qui va te rendre libre. Tu vas savoir qu'à travers de Jésus-Christ, tu es libre et puis tu es déjà accepté. Tu n'as pas besoin d'être accepté par le monde. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Be satisfied with I'm Christ, I'm proud. Sei zufrieden mit der Tatsache, dass du Christus bist und sei stolz drauf. Et tu dois être satisfait avec le fait que tu es Christ et puis tu dois être fier. I'm not, I'm black, I'm proud. Und nicht mit der Tatsache, or dass white, du, dass du dunkelhäutig bist und deswegen stolz bist, weil du dunkelhäutig bist, oder dass du eine helle Hautfarbe hast und deswegen sagst, ich bin stolz, weil ich weiße Privilegien habe oder so. Et c'est jamais je suis noir et je suis fier, ou bien je suis blanc et je suis fier, mais c'est toujours je suis le Christ, je suis un avec le Christ et je suis fier. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Please, I don't know if you are able to, please, learn to read here to the end. Amen. Please, Matthew 7, from verse 13 to the end. Bitte lest Matthäus 7 vom Anfang bis, ab Vers 15 bis Ende, zu Hause durch, wenn ihr Zeit habt, nehmt euch bitte die Zeit, Matthäus 7 zu lesen. Matthäus 7, verset 13, jusqu'à la fin, c'est notre devoir. Praise the Lord. Amen. And because of the topic, let's go further a little bit. Wir lesen ein wenig weiter. Et on continue. Praise the Lord. Amen. Verse 17, said, then even so every good tree. Verset 17. Vers 17. bringeth forth good fruit. But a corrupt tree bringeth forth evil fruit. 18. A good tree cannot bring forth evil fruit. Neither can a corrupt tree bring forth good fruit. Mm. Verse 19. Every tree that bringeth not forth good fruit is hewed down and cast into the fire. Mm. Wherefore, by their fruit you shall know them. Mm. Verse 21. Not everyone that said unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. Okay. Praise the Lord. Amen. Amen. You know, we just read it that, you know, in Luke 10, that, you know, they were happy because Satan was subject to them. In Lukas 10 haben wir gelesen, dass die 70 sich gefreut haben, weil die Dämonen ihnen untertänig waren. Et dans Luc, on a lu comment les 70 se sont réjouis parce que les démons se sont soumis à eux. Praise the Lord. Hallelujah. And here Jesus is saying, not everyone that said unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. But he that doeth the will of my Father, which is in heaven. Und many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name? And in your name cast out devils. Mm. You remember Luke 10, where we read, when he said the 70s. Mm. They were rejoicing because Satan, because they cast out devils. Mm. And here Jesus is saying, many will say, in your name we cast out devils. And in your name do many wonderful works. And then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, you that walk iniquity. Therefore, whoso heareth this saying of mine, and doeth them, I will liken him unto a wise man, who built his house upon a rock. And the rain descended, and the flood came. Nothing can shake it. Nothing can take your joy. Mm-hmm. Nothing can take your peace. Mm-hmm. Because everything is based on me. Mm-hmm. Amen. Because you believe. All you are, you, what gives you joy is that my name is written in heaven. Amen. That's all. Amen. Amen. Y'all saying the same thing. Mm-hmm. Und das, was Jesus uns hier ab Vers 24 sagt, ist, dass nichts und niemand unsere Freude beeinflussen sollte, dass nichts und keine Situation unsere Freude überhaupt rütteln sollte, weil unsere Freude gefestigt und verwurzelt sein sollte in Jesus Christus allein. On vient de lire verset 21 jusqu'à verset 24. Et dans verset 24, Jésus-Christ nous montre que notre foi doit vraiment être... Donc la fondation doit être Jésus-Christ, qu'on doit être, notre foi doit être fort, que personne ne peut rien peut voler notre joie. Praise the Lord. Alléluia. You know, being called a pastor or a preacher or a prophet or a bishop is not what makes you different, but the Christ in you. Amen. Was dich unterscheidet, ist nicht die Tatsache, dass man dich Pastor nennt oder Diakon oder Prediger oder irgendeinen anderen Titel gibt, sondern das, was dich unterscheidet, ist der Jesus Christus, der in dir ist. Amen. Mm-hmm. Et seulement parce que tu es appelé pasteur ou bien prêcheur, prédicateur ou bien prophète, c'est pas ça qui fait que tu es différent. Mais la seule différence est vraiment que tu as Jésus Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Heaven only accepts Christ. Denn der Himmel akzeptiert nur Christus. Les cieux acceptent seulement Jésus Christ. And that is why until things are Christ, heaven, it cannot be of heaven. Und solange die Dinge Christ or heaven, I know what religion called heaven. Und solange die Dinge nicht Christus sind, haben sie auch keinen Platz im Himmelreich. Et c'est ça pourquoi jusqu'à ce que les choses ne sont pas basé sur le Christ, le ciel peut jamais accepter ces choses parce que et puis c'est important de savoir que c'est ce que le royaume des cieux appelle le Christ et pas ce que la religion appelle le Christ. Christ is the difference in everything. Amen. Christus ist der Unterschied in allem. Et en tout c'est Jésus Christ qui est la différence. Amen. Amen. That is why our body is Christ. Deswegen ist auch unser Körper Christus. C'est ça pourquoi nos corps sont Jésus. Our color is Christ. Und unsere Hautfarbe ist Christus. Notre couleur de peau est Jésus Christ. Praise the Lord. Alleluia. Are you getting it? You better see Christ in everything. Und du solltest Christus in allem sehen können. Et tu dois voir le Christ en tout. Until you see Christ, you will hate your body. You hate you. Und solange du Christus nicht sehen kannst, wirst du deinen Körper hassen. Du wirst dich hassen. Du wirst deine Hautfarbe hassen. Et si tu n'es pas capable à voir Jésus-Christ dans ta vie et en général en tout, là tu vas détester ton corps, tu vas détester ta couleur de peau, tu vas détester en fait toi-même en général. Remember the two fish and the five loaves. Jesus did not see them as two fish and five loaves. He was seeing himself. Erinnert euch an die zwei Fische und die fünf Brote. Jesus hat nicht nur diese zwei Fische und fünf Brote gesehen, sondern er hat sich selbst gesehen. Et rappelez-vous à l'histoire où Jésus-Christ a multiplié les cinq pains et les deux poissons. Jésus-Christ n'a pas vu les cinq poissons et deux pains, mais il s'est vu lui-même. Praise the Lord. Alléluia. Our body is Christ Jesus. Unser Körper ist Christus Jesus. Et notre corps est Jésus-Christ. Our body and your body might look the same, but they are not the same. Und unser Körper und ihr Körper sieht vielleicht äußerlich gleich aus, aber es ist nicht derselbe. Et peut-être leur corps et notre corps ressemble ou est presque pareil, mais c'est pas la même chose. Because we are bought with a price. Denn wir wurden erkauft mit einem teuren Preis. Parce que nous avons été achetés avec un prix cher. Amen. All our organs are Christ. Alle unsere Organe sind Christus. Tous nos organes sont Jésus Christ. The blood that runs through our veins is Christ. Das Blut, das durch unsere Adern fließt, ist Christus. Et même le sang qui coule de notre veine est Jésus Christ. Your spirit, soul and body is Christ. Dein Körper, dein Geist und deine Seele ist Christus. Ton esprit, ton âme et ton corps est Jésus Christ. Wir lesen 1. Korinth. Praise the Lord. Amen. Amen. We go to some places. Amen. Go to 1 Corinthians 3. Wir lesen 1. Korinther 3. 1 Corinthians 3. 1 Corinthians 3. Alleluia. 1. Korinther 3, Vers 15 bis 16. 1. Korinther 3, Vers 16 bis 17. Amen. He said, know ye not that you are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you. Are you getting it? Then verse 17, he said, if any man defile the temple of God, him shall God destroy. For the temple of God is holy, which temple you are. The 1 Corinthians 6, please. Wir lesen 1. Korinther 6. 1 Corinthians 6, maintenant. Verse 15 to the end. Vers 15 bis zum Ende. Verset 15 jusqu'à la fin. Praise the Lord. Amen. Amen. Know ye not that your body are the members of Christ? Shall I then take the members of Christ and make them the members of an harlot? God forbid. Jennifer, can you help us to read from 16 to the end, please? Oder wisst ihr nicht, dass wer eine Hure anhängt, ein Leib mit ihr ist? Denn es werden, heißt es, die zwei ein Fleisch sein. Wer bei dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Flieht die Unzucht. Jede Sünde, die ein Mensch sonst begeht, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht verübt, sündigt an seinem eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört? denn ihr seid teuer erkauft. Darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. There is talking about both spiritual and physical fornication. Hier geht es um die geistige und die physische Unzucht und wir sollten das hassen. Et ici Paul parle aussi de la fornication physique et spirituelle. On doit les détester. Amen. Amen. He said, "Know you not that your bodies are the members of Christ? Shall I then take the members of Christ and make them the members of an harlot? God forbid. Anytime you want to sleep with a man, you are not married. You are going to sleep with Satan. Okay. You're sleeping with Satan. Wenn du mit you don't know that. It's as clean and clear. Amen. That's what he's saying here. Jedes Mal, wenn du mit einer anderen Person Geschlechtsverkehr hast, obwohl du nicht verheiratet bist, schläfst du mit dem Teufel, schläfst du mit Satan. Das ist das, was der Vers sagt. Et toujours quand tu veux dormir avec un homme et puis vous êtes pas marié, tu dois savoir que tu dors avec le diable. Verse 16. What know ye not that he which is joined in an harlot is one body? For two said, he shall be one flesh. But he that is joined unto the Lord is one spirit. Flee fornication. Every sin that a man doeth is without the body. But he that committed fornication sinneth against his own body. What know ye not? That your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which you have of Christ, of God, and you are not your own, for you are bought with a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Praise the Lord. Hallelujah. Your spirit, soul, and body, they are Christ. Dein Geist, deine Seele und dein Körper sind Christus. Et ton corps, ton esprit et ton âme, tout est Jésus-Christ. Wir lesen 1. Thessalonica. Go to 1. Thessalonians, please. 5. 1. Thessalonians 5. Verse 23. 1. Thessalonica 5, Vers 23. Verset 23. Praise the Lord. Hallelujah. And the very God of peace sanctify you, holy. And I pray God, your whole spirit and soul and body. Do you see that? Spirit, soul and body. Mm-hmm. Not your spirit alone. Der Geist, die Seele und der Leib. Nicht nur der Geist. Alle drei. L'esprit, l'âme et le corps, pas seulement l'esprit. Be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Your body is Christ. Dein Körper ist Christus. Ton corps est Jésus-Christ. There is nothing evil in your body. Und es gibt nichts Bösartiges in deinem Körper. Et il y a rien de mauvais dans ton corps. From our head to our toe, we are all Christ. Amen. Von Kopf bis Fuß sind wir Christus. Our eyes, our nose, our teeth, our mouth. Unsere Hände, our legs. Unsere Augen, unser Mund, unsere Ohren, unsere Knie, alles ist Christus. Et de tête jusqu'aux pieds, nous sommes le Christ, et nos yeux, nos bras, donc tout, nos ventres, tout est le Christ. See all as Christ. Und sehe auch und betrachte auch alles als Christus. Et tu dois voir tout Jésus-Christ, comme Jésus-Christ. Learn to see them as Christ. That is how they can be free. Lerne all diese Dinge, all deine Körperteile, all diese Dinge, als Christus zu sehen und nur so kannst du sie auch freisetzen von dieser bösartigen Welt. Et tu dois apprendre de voir ton corps comme Jésus-Christ et c'est comme ça que tu peux libérer ton corps de ce monde mauvais. Except if you are not in heaven. Es sei denn, du lebst nicht im Himmelreich. Sauf que tu ne vis pas. If you are already in heaven, everything of you, even your shadow, is Christ. Denn wenn du bereits im Himmel bist, go to Act 19, dann ist alles, was zu dir gehört, im Himmel, auch dein Schatten, der dich umgibt. Et si tu vis déjà au royaume des cieux, ça signifie aussi que tout qui te concerne est Jésus-Christ, même ton ombre. Acte 19, vers 12. Wir lesen Apostelgeschichte 19, Vers 12. Acte des Apôtres 19, verset 12. Are you getting it? Mm-hmm. We are not different from Peter, Paul and all others. Und wir sind nicht anders als Paulus, Petrus und all die anderen Apostel. Et nous sommes pas différents à Pierre, Paul et les autres apôtres. He says, so that from the body we are brought unto the sick, handkerchief or apron. You can see even your clothes. Mm-hmm. Everything of you, they are Christ. Yes. If not, they can do nothing. That rod that was that Moses that was with Moses have to be Christ. Mm-hmm. If not, it cannot bring water out of the rock. Mm-hmm. It cannot divide the sea so that they walk on it. Mm-hmm. Und wir sehen hier, dass alles, was wir besitzen, alles einfach Christus ist. Weil wenn das nicht so wäre, dann könnten diese Dinge überhaupt gar nichts bewirken. Genauso wie bei Moses. Wenn dieser Stab, den Mose hatte, wenn es nicht Christus gewesen wäre, wäre es auch nicht in der Lage gewesen, das Meer zu teilen. Acte des Apôtres 19, verset 12, on a écrit au point qu'on appliquait sur les malades des lignes ou des mouchoirs qui... Praise the Lord. Linge ou des mouchoirs qui avaient touché son corps et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Donc ça montre que tout qui concernait Paul, ça causait même la guérison des gens. Ça signifie aussi, mais c'est la même chose avec nous, ou même avec l'histoire de Moïse. Par exemple, son bâton a été aussi le Christ lui-même. C'est ça pourquoi il a été même capable à diviser la mer. Before we come here again, go to Acts 5, please. Wir lesen vorher Apostelgeschichte 5. Acts 5. Acts 5, Vers 15. Apostelgeschichte 5, Vers 15. Acts 5, Vers 15. He said, in so much that they brought forth the sick into the street, and they laid them on beds and couches, that at the least the shadow of Peter passing by might overshadow some of them. Praise the Lord. Hallelujah. Their shadow, your shadow is Christ. Dein Schatten ist Christus. You believe it, that's how everything works. Und das solltest du glauben, denn so funktionieren die Sachen im Himmel. Et tu dois savoir que ton ombre est le Christ, et tu dois le croire, parce que c'est comme ça comment les choses fonctionnent au royaume des cieux. Stop seeing what you do, see what he did for you. Amen. Und hör auf, das zu sehen, was du tust, sondern sehe das, was er für dich getan hat. Et arrête de voir ce que tu fais, mais vois ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Stop seeing who you are, see who he is. Und schau nicht drauf, wer du bist und wofür die Leute dich bezeichnen, sondern schau darauf, wer er ist. Arrête de voir qui tu es, mais tu dois voir qui Jésus-Christ est. Amen. Amen. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. If you read it further, you see verse 16, verse 17. But go back to verse 19. Jetzt zurück zu Apostelgeschichte 19. Acte 19. On rentre à Acte des Apôtres 19. Apostelgeschichte 19, Vers 12. Amen. Anything coming out from me is Christ. Alles, was von uns kommt, ist Christus. Acte 19, verset 12. Tout ce qui vient de nous est le Christ. He says, so that from the body we are brought unto the sick handkerchiefs. Or apron, your apron. Are you getting something? Eure Schweißtücher. And the diseases departed from them, and the evil spirit went out of them. Und die Krankheiten wichen von ihnen und die bösen Geister wurden von ihnen ausgeführt. Allein durch die Schweißtücher, durch die Gürtel, durch alles, was sie besitzen, weil es Christus war. Et on a écrit ici que les maladies des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Donc c'était tout parce qu'ils étaient un avec le Christ. We don't have anything that is useless. Und wir haben nichts, was nutzlos ist, was unbrauchbar ist. Et on a rien qu'on ne peut pas utiliser. Amen. You know, that naturally, they might not even be, there might be nothing. Two fish and five loaves was nothing naturally. To feed thousands. Und natürlich gesehen können die Sachen vielleicht als unbrauchbar aussehen oder als nichts aussehen. Genauso wie die zwei Fische und fünf Brote. Aber du bist kein natürlicher Mensch. Et peut-être naturellement tu peux avoir des choses qui sont inutilisables, comme par exemple dans l'histoire de Jésus-Christ quand il avait cinq pains et deux poissons, c'était aussi tu pouvais c'était rien pour nourrir 5000 personnes, mais au royaume de Dieu tout qui concerne le Christ, même le peu et beaucoup est suffisant. You are not a natural man and stop saying things naturally. Du bist kein natürlicher Mensch und deine Sachen sind ebenfalls nicht natürlich. Deswegen solltest du aufhören, die Sachen als natürlich zu sehen. Tu n'es pas un homme naturel. Tu possèdes pas quelque chose naturel. C'est pourquoi tu dois arrêter de voir des choses naturellement. Praise the Lord. Alléluia. You know, if you really know who you are. Wenn dir wirklich klar ist, wer du bist. Si tu es vraiment sûr de qui tu es. If you remember Joseph even in prison. Wenn du dich an Joseph erinnerst im Gefängnis. Rappelle-toi l'histoire de Joseph même il était au prison. How much more you in your school today? Know who you are. Wie viel mehr du auf der Arbeit oder in der Uni oder in der Ausbildung oder wo auch immer du dich befindest, wenn Josef, der im Gefängnis war, in der Lage war, auf seinen Herrn zu schauen, wie viel mehr du in der Situation, in der du bist. Deswegen solltest du wissen, wer du bist. Et si quelqu'un comme Joseph a été capable à connaître son identité et connaître aussi Dieu aux prisons, combien de plus toi, la personne qui est à l'université, à l'école ou bien au travail, doit savoir son identité et puis connaître aussi Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Amen.